Es war vor einem Jahr, seine Frau, die wurde krank. Die Freunde, die bis dahin hatte, haben sich abgewandt. Er war fest entschlossen, zum Kämpfen bereit. Er sagte seiner Frau, Schatz, ich trag dein Leid. Doch sie war nicht stark genug, mit den Tagen schwand ihre Kraft. Und im letzten Atemzug hauchte sie, ich lieb dich, Schatz. Dann fällt er auf die Knie, er streckt die Hände aus. Er brüllt den Himmel an, wann hört es endlich auf? Oh mein Gott, ich kann es nicht verstehen. Können deine alten Augen mich etwa nicht mehr sehen? Sein Wille war nun schwach, die Seele zweigeteilt. Das Glück war ohne Macht, um ihn herum die Nacht. Er sah das Gute nicht, nahm nur das Schlechte wahr. Das merkte sein Chef und stellte deutlich klar: Seien Sie mir nicht böse, doch es ist nötig, dass Sie uns verlassen, weil Sie nicht mehr zu uns passen. Dann fällt er auf die Knie, er streckt die Hände aus, er brüllt den Himmel an, wann hört es endlich auf? Oh mein Gott, ich kann es nicht verstehen, können deine alten Augen mich etwa nicht mehr sehen? Sitzt er auf dem Stein, die Flasche in seinem Arm. Sein bester Freund, der Wein, hält ihn am Abend warm. Es ist bitterkalt, seine Kleidung ziemlich alt. Sein Leben total zerstört, Gott hat ihn wohl nicht erhört. Es fängt zu regnen an, er denkt an seine Frau. Er sieht sich vor sich stehen, kommt aber nicht an sie ran. Dann fällt er auf die Knie, er streckt die Hände aus. Er brüllt den Himmel an, wann hört es endlich auf? Oh mein Gott, ich kann es nicht verstehen. Können deine alten Augen mich etwa nicht mehr sehen? Können sie mich nicht mehr sehen? Doch dann bricht der Himmel auf. Er kann die Sonne sehen, sein letzter Atemzug, nun kann er zu ihr gehen.